Abschnitt 10 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Geräusche, Teil 2. Zweitens. Wenn die Klage über den Peitschenknall heute weniger aktuell ist als in Tagen Schopenhauers, so bedroht dafür unser Nervensystem ein neues Geräusch, das unvergleichlich schrecklicher ist als aller lärmende Trubel, den die einst lebenden Geschlechter von toten oder lebendigen Radauinstrumenten erdulden mussten. Ich denke an die transportablen Maschinen, die Straßenlokomobile, das Motorrad, den Motoromnibus, vor allem aber an das Automobil. Diese Entvölkerungsmaschine, die das Ziel der Malthusschen Theorien auch ohne Hungersnöte erfüllt, verändert vollkommen das Straßenbild der modernen Städte. 400-pfündige Kraftbolzen rülpsen roh daher im tiefsten Tone der Übersättigung. Schrille Pfeifentöne gellen darein, Riesenautos, 800-Pfünder, die jeden Rekord nehmen, stöhnen, ächzen, quietschen, hippen und hupen. Motorräder fauchen und schnauben durch die stille Nacht, blaue Benzinwolken rollen mit grauenhaftem Gestank über die Dächer, bleichen das Grün der wenigen Bäume, wandern über das kleine, schmale Stückchen schmutzig-grauen Himmel, das zwischen den kahlen Steinmauern irgendwo noch auftaucht. Grässliche Signale durchbrechen von Zeit zu Zeit die erstickende, bleierne Dunstschicht. Das ist die Morphologie der Stadt. Auf das stolze Zeitalter der stinkenden Steinkohlenbahn und lärmenden Dampfmaschine ist die lautere und stinkendere Periode der Kraftspeicherungs- oder Explosivmaschinen gefolgt. Der Zylindertyp weicht dem Turbinentyp, der Kohlengeruch dem Benzingestank. Niemals hat sich der Mensch mit mehr Lärm und der schrecklicherem Geruch über die Erde bewegt. Es ist wahr, wir sind von der Postkutsche und der romantischen Tuterei der Postillone erlöst, wir sind erlöst von der ewigen Klingelei und holprigen Rasselei der kleinen Pferdebahn. Peitsche und Sattel kommen außer Gebrauch. Das Pferd avanciert vom armen Arbeitssklaven zum Luxustier und kein Vernünftiger wird die Droschke alten Kalibers dem modernen Auto vorziehen. Aber der Tausch überbürdet unsere Sinne mit einer entsetzlichen Belästigung, die so lange dauert, als die Region des Privatlebens und jene des Geschäftsverkehrs nicht getrennt sind und nicht das Maschinenleben auf eigens errichtete Fahrstraßen mit geräuschlosen Gleisen gebannt wird. Die heilige Theresia hat die Hölle als den Ort definiert, wo es stinkt und man nicht liebt. Vielleicht hat sie an die Friedrichstraße in Berlin gedacht. Ich glaube gewiss, dass Autos, Motorräder, Kraftwägen und lenkbare Flugmaschinen die Vehikel der Zukunft sind. Ich glaube, dass erst die allgemeine Ausbreitung des elektrischen Vorortverkehrs schließlich ganz neue Riesenstädte voll Feldern, Parks und Gärten möglich macht, deren eine einzige vielleicht so groß wie halb Belgien ist. Ich zweifle daher auch nicht, dass der momentan moderne Autosport etwas Besseres ist als ein Kind von Luxus und Langeweile. Aber so verständlich dieser Sport ist, so verführerisch und so verlockend, es ist doch andererseits nicht zu verkennen, dass erst das Kraftfahrzeug die beispiellose Vernüchterung und Verrohung des reisenden Menschen vollendet und jenen letzten Rest von Ritterlichkeit und Anstand aus dem Verkehrsleben heraustreibt, den das Zeitalter der Eisenbahn und des Dampfschiffes etwa noch übrig gelassen hat. Wenn die Lärmgröße, mit der Volk und Einzelmensch sich durch die Welt bewegt, neben seinem Verbrauch an Wasser und Seife ein Maß für die seelische Bildung bietet, dann sind wir im tiefsten Tiefstand der Seelenkultur angekommen. dass aber gar die deutschen Bundesstaaten ohne Einspruch der Landtage zu unseren alljährlich stattfindenden Herkomerfahrten und Automobilrennen unsere öffentlichen Landstraßen hergeben, kann ich nicht begreifen. Es ist bisher noch nicht eine einzige Wettfahrt vorübergegangen, die nicht wenigstens ein halbes Dutzend Leben geopfert hätte. Man baue eigene Straßen wie für die Eisenbahnen, die meist weniger tückisch dahersausen als ein Automobil. Vor allem aber zwinge man die Automobilbesitzer zu einer Haftpflichtgenossenschaft. Nach der Reichsstatistik sind innerhalb von 6 Monaten, 1. April bis 30. September 1906, 2290 Automobilunfälle in Deutschland vorgefallen. Hierbei konnten in 283 Fällen die Besitzer der Fahrzeuge nicht ermittelt werden. In 17% aller Fälle floh der Fahrer feige davon. In weiteren 3 versuchte er zu entfliehen. 987 Sachbeschädigungen sind zu verzeichnen, 1519 Menschen wurden verletzt, 51 Menschen getötet. Dabei gibt es im Deutschen Reich vorerst nur ca. 27.000 Automobile. Während die vielen tausend Berliner Straßen- und Vorortbahnen alljährlich 27 Menschen töten, kommen allein durch 2400 Automobilfahrer in Berlin jährlich 10 Personen ums Leben. Man hat nun neuerdings den wehmütig stimmenden Plan ausgeheckt, die Lüneburger Heide in eine deutsche Automobilrennbahn umzuwandeln. Eine niedersächsische Heimatgenossin schreibt darüber Klagen, die ich so schön finde, dass sie hier stehen mögen. Die Lüneburger Heide soll zu einer Automobilrennbahn mit großer Chaussee, künstlichen Hügeln und Fabrikanlagen umgewandelt werden. Das Heidekraut, das in unübersehbaren Feldern blühte und aus dem der beste Honig der Welt kam, soll niedergewalzt werden. Die Marschen, die sich voll so unendlicher Grazie und Schwermut zum Meere, dem deutschen Meere, niedersenkten, sollen aplaniert und Gott sei Dank endlich einmal mit Kies beschüttet werden. Plakate von Opel und Darak werden die Eintönigkeit der Fläche munter beleben. Automobilgaragen, Tribünen, Restaurants, erstklassige Hotels. Und anstelle des überflüssigen Thymians wird das sehr viel nützlichere Benzin zum Himmel riechen, in ganzen ungeheuren Wolken und weithin von dem endgültigen Sieg der deutschen Industrie Zeugnis ablegen. Gewiss, es muss ja sein, und von rein praktischem Standpunkt lässt sich gegen die Idee nicht viel einwenden. Wenn Automobilrennen sein müssen, so ist es immerhin vorteilhafter, wenn sie in der Einöde des Nordens, als wenn sie im dicht bewohnten Süden unseres Vaterlandes abgehalten werden. In Frankreich und in England wurden die großen Automobilhetzen, solange sie dort noch erlaubt waren, in den einsamen Distrikten, in der Auvergne und in Irland abgehalten und unsere Rennen mitten durch den starken Verkehr Hessens hindurch waren schon mehr als bedenklich. Und dass es richtiger ist, einsames Heidekraut als Bauernwagen umzurennen, das gibt auch der Naturfreund, wenngleich zögernd, zu. Und doch, schade drum, schade um unsere Lüneburger Heide. Sie war keine Sehenswürdigkeit, kein großartiges Naturdenkmal wie in Frankreich der Wald von Fontainebleau, aber sie war deutsch, war alles in allem der letzte Rest unberührten und unverfälschten deutschen Bodens inmitten der mehr und mehr der Industrialisierung verfallenden Welt. Während die Kultur allenthalben siegte, änderte sich seit Urzeiten hier nichts, in der stillen Einöde zwischen Aller und Elbe und der Küste des Grauen Meeres. Die Dörfer sehen heute genauso aus wie in den Urtagen unserer Rasse. Unerbrochene Königsgräber künden fort und fort von alter großer Zeit, und zäh hält der sächsische Stamm, der hier sitzt, an alter Sitte fest. Diesen Sachsen konnte keiner beikommen. Drusus nicht und der große Karl nicht und nicht einmal die Eisenbahn der neuen, eiligeren Zeit. Erst jetzt werden sie ihre Meister finden. Jetzt werden sie nur der Einwanderung französischer Chauffeure, Berliner Terrainspekulanten und Wiener Oberkellner weichen. Der Rhein ist reguliert, die Wälder verwandeln sich in Tummelplätze, auf den Mont Blanc fahren Extrazüge hinauf und die Wogen des Meeres werden mit Haaröl geglättet und der einzige Einsiedler, den ich in meinem Leben sah, im schlesischen Gebirge, handelte mit Ansichtspostkarten. Wohin sollen wir Träumer entfliehen? Vielleicht zu den Sternen hinauf? Nein, auch zu ihnen nicht. Ihre Poesie verschwand, seitdem uns die Astronomen lehrten, dass auch die Sterne kanalisiert sind, wie das erste beste Rieselfeld. Wenn man auf dem Bahnhof eines Knotenpunktes das Getriebe der ankommenden und abfahrenden Reisenden betrachtet, wenn man alle diese gleichmäßig rücksichtslosen und kaltsinnigen Menschen sieht, wie sie in die Wartesäle stürzen, sich stoßen, schieben, drängeln, auf den Stationen möglichst schnell Kaffee, heißes Fleisch, Biere herunterschlingen, wie sie in dem Pferch der kleinen Coupé-Käfige sich gleichgültig mustern, durch Tabak, schlechte Luft, geschwätzigen Lärm einander belästigen, dann begreift man das Heimweh nach der Posthornzeit, der Zeit einsamen Wanderns ins Weltschland, das deutsche Ränzel auf dem Rücken. Beschauliche Fahrt durch stille verschlafene Städte, betrachtsame Einkehr und Schwärmerei, das ist dahin. Alle Courtoisie, aller Stil des Reisens geht zum Teufel. Es ist in allen fremden Städten, Saisonplätzen, Bädern, Kurorten immer der gleiche Anblick. Der Durchschnittstypus ist der windige, lärmende Eisenbahnkommiss, der überall versierte, ach so welterfahrene, ach so gescheute Reiseonkel. In beiden Hemisphären herrscht seine Weltanschauung. Jene seelenlose Weisheit, die sich in Sätze kleidet wie diese. Wein ist besser als Bier, vergiss nicht warme Unterkleider, brich nie dein Kapital an. So beschaut er seine Welt, mit lichtlosen Augen, von erschreckender Gleichartigkeit. Ehrlich bis an die Grenze seines Vorteils, anständig herzlos, Frechdachs mit billigem Gemüt, energisch und gewöhnlich, großmäulig und unecht, kalt und sinnlich und unaufhörlich in Geschäften. Jeder Versonnenheit, jedem Schweigen, jeder Ehrfurcht herzlich abhold. Das ist der angloamerikanische Moneymaker, der kapitalistisch-semitische Tatsachenmann, der bierehrlich deutsche Biedermann mit Vorteil. Diese Leute erobern die heutige Erde. Man kann ihnen eine in allen Sätteln gerechte, jedem Zufall gewachsene plattgeistige Kultur nicht absprechen, eine Kultur, der die dritte Dimension fehlt. Fußnote: Eine besondere Sorte des Reiselärms möchte ich wenigstens in Form einer Anmerkung gerügt haben. Ich meine die grauenhafte Unruhe in den Korridoren der Gasthäuser und Hotels, die das Reisen zur Tortur macht. Und doch wäre ein großer Teil dieser Hotelgeräusche bei gegenseitiger Rücksichtnahme wohl vermeidbar. So fand ich zum Beispiel in einer Stadt mittlerer Größe einen Gasthof, in dem keinerlei lautes Läutewerk in Gebrauch war, sondern von jedem Zimmer aus ging ein Haustelefon zur Portierloge. Der Portier nahm alle Wünsche der Gäste in Empfang und vermittelte sie durch stummes Signalwerk weiter an Stubenmädchen, Hausburschen oder Kellner. Ich will an dieser Stelle auch eine Unsitte erwähnen, die einer ganz anderen Sphäre von Lärmstörungen zugehört, das Beifalltrampeln mit den Füßen, wie es noch überall auf Universitäten üblich ist. Durch dies Scharren und Trampeln wird unnütz Staub und Schmutz aufgewirbelt, sodass die Unart nicht nur das Ohr schikaniert, sondern schlechtweg hygienisch gefährlich wird. Ende Fußnote. Dieser Kulturmensch, der das Kapital, die Entwicklung und den Fortschritt beherrscht, floriert zurzeit im Automobilsport. Das aber stellt uns vor ein sozialbiologisches Problem. Die gegebene Selektion geht auf Ausmerzung vieler diskreter Seelenseiten, auf Vertilgung alles Zart- und Feingefühls im öffentlichen Leben, auf Brachlegung der kleinen Rücksichten und täglich neu zu erübenden unscheinbaren Achtungserweise Mensch gegen Mensch. Im modernen Verkehr geht ein jeder rücksichtslos zugrunde, der sich allzu lange unpraktischen Sentiments ergibt. Zudem scheint es die veränderte Selektion auf die bisher geübten Sinnesorgane abgesehen zu haben. Wenn ich mir den Kraftwagenverkehr auf Broadway, Oxford Street oder Rue de Rivoli lebhaft vorstelle, dann möchte ich fast glauben, dass große anatomische Umwandlung dem Menschengeschlechte bevorstehen. Insbesondere dürfte sein heutiger Riechapparat ihm so wenig erhalten bleiben, wie sich grüne Hasen oder violette Rebhühner zu erhalten vermöchten. Wer das dickste Trommelfell und eine undurchdringliche Nasenschleimhaut hat, besitzt einen Vorteil im Erhaltungskampf, der die Anwartschaft gibt, Vater oder Mutter des Übermenschen zu werden. Der Gewaltsieg, den die rollende Maschine und das randalierende, rasselnde, benzinstinkende Kraftfahrzeug über die primitive Naturkindschaft des Menschengeschlechtes davonträgt, muss zu biologischen Auslesebedingungen hinführen, die sich von allen Anpassungsnotwendigkeiten der Vorwelt wesentlich unterscheiden. Zumal die Nase, die doch ohnehin, seit wir Wolf und Hund in unsere Dienste gezwungen haben, eine beträchtliche Entlastung erfahren durfte, ist für den täglichen Existenzkampf so überflüssig geworden wie etwa der Wurmfortsatz, die beiden falschen Rippen oder das Hundeschwänzchen der Wirbelsäule. Sie ist für uns nur eine störende Erinnerung an verflossene Liebesgeschichten. Ein schlichtes, verdicktes Riechhäutchen würde schließlich auch genügen. Was aber gar das Ohr betrifft, so müsste der Darwinismus dem vollkommen tauben Menschen den Lorbeer reichen, wenn nicht die Vermehrung des Lärms auch mit Vermehrung der Lebensgefährdung durch Maschinen verbunden wäre und der anschwellende Verkehr der Eisenbahnen und Kraftmotoren die rascheste Orientierung durchs Ohr vor jeder anderen Sinnesreaktion wünschenswert machte. Wie sich also das unselige Menschenohr entwickeln mag, das wissen die Götter. Es wird einerseits seine höchste Intensifizierung und Verfeinerung von Nutzen sein, es wird andererseits diese Verfeinerung eine ewige Gefahr für die Nerven und die Gesundheit der Seele wie des Geistes umschließen. Zweifellos aber wird die Natur ihre notwendigen Selektionen vollziehen. Vielleicht in der Art, dass sich ungleiche Gehörstypen herausbilden, deren einer geeignet ist, um in Berlin im Eckhaus der Leipziger und Friedrichstraße über die Theorie der Abelschen Funktionen nachzudenken, während der andere mit Sicherheit überfahren und durch Nasenkrankheiten, Gehirnhautentzündungen oder Neurosen dezimiert wird, falls er sich zu häufig ins Zentrum einer Großstadt begibt. Um Mitte des 19. Jahrhunderts traten medizinische Autoritäten mit der Behauptung hervor, dass die Gesundheit des Menschen die allgemeine Einführung der Eisenbahnen nicht überleben werde. Der Kohlenstaub und der Lärm werde ihre Degeneration herbeiführen. Ja, der Mensch, der viele Tage hintereinander auf der Eisenbahn lebe, werde durch Nervenerschütterung oder im Irrwahn zugrunde gehen. Die Zunahme der Irrenhausbevölkerung werde von den Folgen des Eisenbahnfiebers zeugen. Aber die Menschheit hat die Eisenbahn überlebt. Sie wird auch das Automobil überleben. Das Problem der künftigen Entwicklung wird nur dies sein, wie die weitere Differenzierung unseres feinsten, geistigsten Sinnes mit der kontinuierlichen gewohnheitsmäßigen Abstumpfung der bewussten Wahrnehmung zusammengehen kann. Denn die verfeinerte Fähigkeit der Gehörswahrnehmung ist ebenso notwendig geworden wie die dauernde Faktizität verfeinerten Wahrnehmens und Aufmerkens für uns bedrohlich ist. Man muss also die Kunst erlernen, alles zwar hören zu können, aber wo nicht Not tut, doch faktisch nicht hinzuhören. Am besten kommt in der Welt vorwärts, wer viel Geräusch und Gestank aushalten und vollführen kann. Ich kann also nur hoffen, dass die gegenwärtige Ära des Automobilsports das auf den 800-pfündigen Kraftbolzen eingestellte differenzierte Töff-Töff-Ohr und eine dazugehörige immune Benzinnase meinen Kindern und Enkeln hinterlassen wird. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Klaus Missfeld.